Der kleine Rekordgesang. War früher irgendjemand mehr als 150 Kilo schwer, empfanden unsere Eltern schon den Kerl als tolle Sensation. Man schlug um ihn herum ein Zelt und zeigte ihn der ganzen Welt. Wenn heute so ein Mensch erschiene, verzöge niemand eine Miene. Es ändert sich der Zeitenlauf, man regt sich heute schwerer auf. Es ändert sich der Zeitenlauf, man regt sich heute schwerer auf. Ich kenn auch den, der sich seit glatt 5 Jahren nicht gewaschen hat. Die Frauen rennen diesem Schwein zu Hunderten die Bude ein. Man hat dem Ferkel kurzerhand den Doktortitel so ergönnt. Bloß fleißig sein können die meisten. Man muss schon was Besonderes leisten. Es ändert sich der Zeitenlauf. Man regt sich heute schwerer auf. Ich kenn auch den, der Tag und Nacht seit 1918 lacht. Ich ging zu ihm, da schrieb er mir laut lachend auf ein Stück Papier: Wenn ich mal nicht mehr lachen kann, seh ich mir bloß den Menschen an. Da kann man wirklich gar nichts machen. Da hat Schmidt recht, da muss man lachen. Es ändert sich der Zeitenlauf. Wann fing das an?